بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, inshallah, wir sind heute zur dritten Sitzung über Al-Aqida, und zwar den Teil des Tawhid. Wir wollen heute weitermachen, das Buch des Tawhid. Und zwar sagte der Autor, erwähnt jetzt einige Verse, die auf den Tawhid hinweisen, den Allah SWT im Koran, zu dem Allah SWT im Koran aufruft. Und er sagte als nächstes, وقوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nahl, 16. Surah, Vers 36 auf der Seite 271, und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt und ihm praktisch mitgeteilt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Dient Allah, meidet die falschen Götter. Und sollen wir uns diesen Vers anschauen. Das Wort, wir haben jede Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, also das Wort Gemeinschaft, arabisch ist Ummah. Und das Wort Ummah wird im Koran mit vier verschiedenen Bedeutungen erwähnt. Also das Wort Ummah hat im Koran vier verschiedene Bedeutungen, je nach Kontext. Die erste Bedeutung ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nahl, in der gleichen Sura, im Vers 120, auf der Seite 281, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Das heißt, Ibrahim war eine Gemeinschaft. Also, er war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben. Und gemeint ist hiermit eben, er war ein Imam, ein Vorbild, ein Führer. Das ist die erste Bedeutung von Ummah. Dann die zweite, die erste Bedeutung war die Gemeinschaft, die wir im ersten Vers erwähnt haben. Die zweite Bedeutung ist der Imam, der Führer. Die dritte Bedeutung, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, ist in Surat al-Zukhruf, er sagte, Inna wajad, also über die Kuffar sagen, Inna wajadna aba'ana ala Ummah. Das heißt, wir haben unsere Vorväter in einem Glaubensbekenntnis vorgefunden. Das ist in Surat al-Zukhruf, Surat 43, Vers 22. Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden. Also ist Al-Millah die Glaubensrichtung oder das Glaubensbekenntnis. Und das gleiche im folgenden Vers, also ein Vers später. Vers 22 und Vers 23. Und die vierte Bedeutung von Ummah ist Az-Zaman, das heißt die Zeit. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf auf der Seite 241, im Vers 45, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهِ, das heißt im Vers 45, und sich nach einiger Zeit erinnerte, und erinnerte sich nach einiger Zeit. Und zwar war das derjenige, der mit Yusuf zusammen im Gefängnis war. Er erinnerte sich nach einer Zeit, dass die Person, die mit ihm im Gefängnis war, jemand war, der Träume deuten konnte. Und das also bedeutet Ummah, und auch an anderen Stellen bedeutet Koran die Zeit. Und der Vers, den wir vorgelesen haben, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, wir haben in jeder Gemeinschaft bereits einen Gesandten entsandt oder erweckt, bedeutet, dass es in jeder Gemeinschaft seit Nuh a.s. ist der erste Gesandte Allahs, der erste Rasul, bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gab es für jede Gemeinschaft einen Gesandten. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt, hat er uns erwähnt in Surat An-Nisa, im Vers 165, Surat An-Nisa, Surat Nummer 4, Vers 165, Seite 104, Surah 4, Seite 104, Gesandte, also Rusulan, Mubashirina wa Munzirin. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Also gemeint ist, damit die Menschen, am Tag der Auferstehung nicht sagen können, zu uns ist kein Rasul gekommen. Wir konnten ja nicht wissen, was der Islam ist. Und deswegen waren wir auch keine Muslime. Eine weitere Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt hat, ist, wie er sagte, in Surat Al-Anbiya, Surah 21, Vers 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und Barmherzigkeit mindestens dadurch, dass er uns zeigt, was der Weg zum Paradies ist und wie man aus der Hölle, wie man von der Hölle entkommen kann. Und weitere Weisheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, indem er den Propheten, die Propheten und die Gesandten geschickt hat, hat er sie geschickt, damit sie uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. Denn der Mensch selbst kann nicht wissen, was Allah liebt und nicht liebt. Und er kann auch nicht wissen, der Mensch kann nicht wissen, durch welche Ibadah man zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Und wie man betet, wie man fastet, all diese Sachen, alle Ibadat müssen von den Propheten vorgegeben werden. Insofern ist das eine gewaltige Weisheit der Entsendung der Gesandten. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, also wir haben unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. Und dann sagt er, dient Allah, ani'budullah, dient Allah. Das heißt, dient Allah, wie wir gesagt haben, Ibadah. Eine der Bedeutungen von Ibadah ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala sich vor ihm erniedrigt. Dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses, dass ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem ihr den Gottesdienst für ihn verrichtet. Und über Gottesdienst, Ibadah, haben wir schon gesprochen. Und dann die Aussage des Barmherzigen, وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ, und meidet die falschen Götter. Das ist eine Auslegung. Also Götter hier ist eine Auslegung. Wie gesagt, man kann im Tafsir, das ist eine von den Angelegenheiten, die eigentlich wichtig sind. Also man findet zum Beispiel in manchen Übersetzungen jetzt die falschen Götter. Und in anderen Übersetzungen findet man vielleicht andere, die Aufsässigen oder irgendetwas. Ja? Das ist alles nichts Falsches. Und die eine Übersetzung ist nicht falsch und die andere ist richtig oder so etwas. Sondern das Wort Tarot beinhaltet mehrere Bedeutungen. Und wenn ich übersetze und suche mir eine Bedeutung aus, die richtig ist, dann ist meine Übersetzung richtig. Und genauso der Mufassir. Manchmal findet man, dass ein Mufassir sagt, zum Beispiel mit Wulm in diesem Vers ist Kufr gemeint, mit Ungerechtigkeit Kufr gemeint. Der andere sagt, mit Wulm ist hier gemeint Fusuq, jede Art von Frevel. Und beide haben recht, denn sie haben das Wort Wulm, die Ungerechtigkeit, was viele Sachen beinhaltet, mit einer Bedeutung erklärt. Und das ist, sagen wir auf Arabisch, Tafsir al-Shay' bi-Ba'dihi. Das heißt, dass man ein Wort erklärt mit einem Teil der Bedeutung dessen, was es beinhaltet. Und das ist erlaubt. Ja? Das heißt nicht, dass eins falsch ist und eins richtig ist. Und so, und das ist einer der wichtigen Punkte, sodass man weiß, dass viele Tafsir-Bücher, die unterscheiden sich in den meisten Stellen überhaupt nicht. Sondern der eine erklärt es auf eine Weise, der andere erklärt es auf eine andere Weise. In Wirklichkeit, beide Bedeutungen, die sie gesagt haben, sind in dem Vers beinhaltet. Und nicht eine nicht, die andere ist doch beinhaltet. Ja. Zum Beispiel Wulm, die Ungerechtigkeit. Wenn gemeint ist die große Ungerechtigkeit und jemand sagt damit Kufr, hat er recht. Wenn er sagt Schirk, hat er recht. Ja. Wenn er sagt Juhud, das Leugnen überhaupt, hat er recht. Alles ist gehört zur großen Ungerechtigkeit dazu. Oder wenn jemand zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt, Schirk, vergibt er nicht. Jetzt sagt jemand zum Beispiel, also das heißt, er vergibt nicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ein Salah, ein Gebet für jemand anderes verrichtet außer Allah. Das ist richtig. Und wenn eine andere Person sagt, wenn man fastet für jemand anderes außer Allah, das ist richtig. Und wenn der nächste sagt, wenn man Hajj macht für jemand anderes außer Allah, das ist auch richtig. Alles ist in dem Vers beinhaltet. Alles ist eine Form des großen Schirk. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Ja. Und insofern, das Wort وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ und meidet die falschen Götter, meidet das Wort اجتنب, ist sehr interessant, weil اجتنب ist noch mehr als nur tut es nicht. Es gibt ein paar Menschen, die, wenn man es ganz höflich ausdrückt, keinen Verstand haben. Und zwar diskutieren sie mit jemandem und sagen dir, im Koran steht nicht drin, dass Alkohol verboten ist, haram ist. Und dann sagst du zu ihnen, sehr wohl steht es drin, sagen sie, nein, steht nicht drin. Und sie haben recht in dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Alkohol ist verboten, ist haram, so steht es nicht drin, natürlich nicht. Aber es steht doch was viel Schlimmeres drin. Es steht, die Formulierung, die Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat, ist noch viel schlimmer. Denn er hat gesagt, das nur als kleiner, sagt man, Ausflug, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Trank und Glücksspiel und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Wollt ihr damit nun wohl aufhören? Fahal antum muntahun. Das heißt, er hat es in einem Satz gleichgestellt mit Feindschaft, mit Hass, mit den Alkohol natürlich, den berauschenden Getränk, dann das Glücksspiel, was wir alle wissen, dass es verboten ist, und dass er durch diese Sachen jemanden vom Gebet und vom Gedenken Allahs abhalten will. Und wenn jemand dann nicht versteht, dass das verboten ist, dann hat er keinen Verstand. Oder er sagte im Vers vorher, und das ist eigentlich der Grund, warum ich es erwähnt habe, und die er glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine, Lustpfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. Er sagt, Gräuel, Werk des Satans. Und dann sagt er, so meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und das umgekehrte Verständnis dieses Verses ist, wenn ihr das nicht meidet, dann wird es nicht, euch nicht wohl ergehen. Das ist die umgekehrte Bedeutung des Verses. Und Ijtinab, das Meiden von einer Sache, bedeutet nicht nur, dass du die Sache nicht erst tust, sondern bedeutet, dass du gar nicht erst nahe kommen darfst zu der Sache. Also du sollst die Sache meiden, gehst außen rum, gehst erst gar nicht hin. Aber wenn er sagen würde, deswegen, wenn jemand an einem Tisch Alkohol trinken würde, dann dürfen wir nicht einmal dabei sitzen. Denn der Prophet hat uns gesagt, dass die La'na, der Fluch, auf alle herabkommt, die es trinken, die es nicht trinken, wenn sie an einem Tisch sitzen, wo Alkohol getrunken wird. Aber beim Schweinefleisch ist nicht der Fall. Wenn du an einem Tisch sitzt, wo jemand Schweinefleisch isst, darfst du an seinem Tisch sitzen. In dem Sinne, dass du bekommst nicht die Sünde davon. Okay? Und insofern, weil Allah hat nicht gesagt, am Schweinefleisch fajitanibu, also in dem Sinne, geht gar nicht erst in die Nähe, sondern er hat es nur bei bestimmten Sachen gesagt, wie diese Sachen, Glücksspiel und Alkohol und die anderen Sachen, die erwähnt sind in diesem Vers. Und deswegen, und Ijtinab hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, also in Bezug auf Alkohol und in Bezug auf Rijis, fajitanibu Rijisa min al-Authan, vermeidet den Gräuel der Götzen. Vermeidet den Gräuel der Götzen. Also in Bezug auf Schirk hat er das erwähnt, das Wort Ijtinab, und in Bezug auf Glücksspiel und Alkohol und solche Sachen. Insofern bedeutet das, dass das Verbot noch viel schlimmer ist, als die Leute, wie sie gedacht haben. Sie haben gedacht, weil Allah nicht sagt, haram, ist es nicht verboten, sondern man soll es eher nicht machen. Und das ist einfach ein Irrweg. Und deswegen bedeutet die Aussage, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, meidet den Götzendienst und kommt gar nicht erst einmal in die Nähe. Okay, was bedeutet Tagut? Tagut ist erstmal eine Person. Also nicht, ist nicht die Bedeutung, sondern Tagut bezieht sich auf eine Person, auf einen Menschen. Und kommt vom Wort Turyan. Oder hat die gleiche Wortwurzel wie das Wort Turyan. Und Turyan wird übersetzt mit zum Beispiel Transgression, das heißt, man überschreitet irgendwie seine Grenze, oder Tyrannei. Wie dem auch sei, es bedeutet tatsächlich in der arabischen Sprache, dass man seine Grenzen überschreitet. Irgendwie seine Grenzen überschreitet. Das ist die allgemeine, reine Wortbedeutung dieses Wortes. Allah subhanahu wa ta'ala, und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat Al-Haqqah, in Surah 69, Vers 12, auf der Seite 567, sagt er, Vers 11, das ist ein Druckfehler hier. Vers 11, also nicht im Koran, sondern im Buch. Vers 11, gewiss, als das Wasser das Maß überschritt, trugen wir euch ja auf dem fahrenden Schiff. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt. Inna lamma taralma. Tara heißt überschreiten, die Grenze überschreiten. Als das Wasser die Grenzen überschritten hat. Also so viel Wasser ist dort gewesen. Zur Zeit von Verses geht es um Allah. Wahrscheinlich um Nuh oder Allah. Auf jeden Fall, das Wasser hat das Maß überschritten, das ist das Wort Tara auf Arabisch. Und das ist das Verb vom Wort Durian, von diesem Substantiv. Und Tarut hat Ibn al-Qayyim rahimahullah zusammengefasst und gesagt, dass Durian, also sinngemäß, ist die Tatsache, dass der Diener seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Um das nochmal zu verinnerlichen, noch einmal. Durian ist die Tatsache, dass der Diener, Al-Abd, der Sklave, seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Und Tarut ist dann die Person selbst, die damit zufrieden ist, dass jemand anderes dieser Person gehorcht in Dingen, in der sie nicht gehorchen darf. Und dieser Person folgt in Dingen, in der sie nicht folgen darf. Und diese Person dient in Dingen, in der sie nicht dienen darf. Und das ist die allgemeine Definition von Tarut. Und jemand ist ein Tarut, wenn er damit zufrieden ist erst. Erst wenn er damit zufrieden ist. Warum sagt man das? Also stellt euch mal vor, Isa ibn Maryam a.s. wird er angebetet. Und das ist eine Form von Durian. Und man würde aber nicht sagen, er ist ein Tarut. Warum? Weil er war ja nicht damit zufrieden. Und er wird auch nicht damit zufrieden sein, ist nicht damit zufrieden, dass er angebetet wird von Menschen. Und insofern ist Tarut, bezieht sich nur auf diejenigen Leute wie Pharaon zum Beispiel. Allah hat über ihn gesagt, dass er das Maß überschritten hat. Tara. Tara hat er über ihn gesagt, er hat das Maß überschritten. Und er ist ein Tarut, weil er angebetet worden ist und damit zufrieden war. Und der Beweis dafür ist, dass er sogar gesagt hat, ich bin euer höchster Herr. Ana Rabbukumul A'la. Ich bin euer höchster Herr. Und insofern ist er ein Tarut, weil die Leute ihm gehorcht haben in Dingen, die sie nicht hätten gehorcht haben. Sie haben ihn angebetet und sie hätten ihn nicht anbeten dürfen. Und er war damit zufrieden. Na. Na. Und was meint man mit dieser Dreiteilung? Also, dass man jemandem folgt in Sachen, denen man nicht folgen darf. Und dass man jemandem gehorcht in Dingen, denen man nicht gehorchen darf. Und dass man jemandem anbetet, obwohl man nicht anbeten darf. Beispiel dafür hat er erwähnt, sind zum Beispiel hier, sagt der Gelehrte, und zwar jemandem folgt, dem man nicht folgen darf. Al-Kuhan, das sind die Wahrsager. Die Wahrsager, das ist eine gewaltige, verbotene Sache, dass man zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er einem erzählt. Die zweite Sache sind Zauberer, Sahara, Zauberer, dass man ihnen folgt in dem, was sie, in dem man ihnen folgt. Und tut, was sie einem sagen. Und Ulama As-Su, das heißt, die üblen Gelehrten. Die üblen Gelehrten, Gelehrte, die einen in die Irre führen. Dass man ihnen gehorcht oder ihnen folgt. Das heißt, wenn sie einem eine Fatwa geben oder irgendetwas, dass man das macht, was sie einem gesagt haben, obwohl sie üble Gelehrte sind und in Wirklichkeit kein wahres Wissen haben, keinen wahren Ilm haben. Jemanden, den man anbetet und der es nicht verdient, angebetet zu werden, sind Al-Asnam, sind die Götzen selbst, die falschen Götter. Sei es Sachen, die aus Stein hergestellt werden, seien es Sachen, die aus Holz hergestellt werden und die angebetet werden, sei es Statuen, die teilweise angebetet werden, oder sei es auch nur Ideen von Gottheiten oder Bilder, die gezeichnet werden, also Bilder, die gezeichnet werden, die Götter darstellen sollen und die man dann anbetet. Alles das sind Asnam. Und Leuten, denen man gehorcht, denen man nicht gehorchen darf, sind zum Beispiel Regierende, die Allah nicht mehr gehorchen, indem sie indem sie etwas erlauben, was verboten ist, und etwas verbieten, was erlaubt ist. Also etwas, was halal ist, machen sie haram, und etwas, was haram ist, machen sie halal. Wer ihnen, wenn man ihnen darin folgt, dann folgt man Tawarit. Tawarit heißt, das ist der Plural von Tarut. Also wenn man erlaubt eine Sache, die verboten ist, weil der Regierende das so gemacht hat. Also zum Beispiel der Regierende erklärt, meinetwegen Riba für halal. Zins nehmen für halal und geben. Also nicht nur Zins nehmen. Das ist eine so eine Sache. Zins nehmen und geben ist das Gleiche. Ist beides haram. Also wenn eine Regierung Zinsen erlaubt und für erlaubt erklärt und man gehorcht ihnen darin und sagt, jawohl, es ist erlaubt, weil sie es auch gesagt haben, es erlaubt ist und sagt, jetzt darf man danach handeln, dann folgt man einem Tagut. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Weil Istihlal führt in vielen Fällen zum Kufr. Also Istihlal heißt, dass man eine Sache, die verboten ist, sagt, sie ist halal. Oder umgekehrt. Eine Sache, die haram ist, sagt sie, Entschuldigung, eine Sache, die halal ist, sagt, sie ist haram. Das beides ist höchst gefährlich und kann unter Umständen zum Kufr führen. Na. Und der Beweis, dass nur diejenigen Tarut genannt werden, denen man folgt oder die man anbetet und denen man gehorcht und nicht diejenigen, die das tun, das heißt diejenigen, die folgen und die gehorchen und die dienen, ist eben die Aussage Allahs, wo er gesagt hat, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Das heißt, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter. Al-Jibt und Tarut. Und wie gesagt, das ist ein Tafsir, denn der Vers hat einen Offenbarungsgrund. Die Gelehrte, Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, hat gesagt, das ist die schlimmste Falschzeugnisaussage, die es jemals in der Geschichte gegeben hat, diesen Vers. Weil die Mushrikin, in der damaligen Zeit von Makkah, sie haben vor ihren Augen jetzt Juden gehabt, in Medina zum Beispiel oder sonst wo. Und dann kam Muhammad s.a.w. mit seinen Sahaba als Muslime. Und dann haben die Juden, Entschuldigung, dann haben die Mushrikin gesagt, die Mushrikin, die wussten jetzt nicht, wer ist auf der Wahrheit, sie oder die Muslime oder die Juden, wie auch immer, und die wollten eine Selbstbestätigung haben. Die Mushrikin wollten eine Selbstbestätigung haben. Und dann haben sie zu den Juden gesagt, sagt mal, oh Juden, sind wir Mushrikin auf dem richtigeren Weg oder Muhammad und seine Freunde? Die Juden wurden gefragt. Ja? Und die Juden sind ein Volk der Schrift. Das heißt, die haben eine Tora. Und da steht drin, was Tawhid ist und was Kufr ist. Und da steht drin, dass Muhammad dann kommen wird und so weiter und so fort. Und Mushrikin, die beten tatsächlich diese 360 Götter an. Ha? Und die fragen jetzt die Juden, wer ist auf dem richtigen Weg? Wir Götzendiener, Mushrikin oder Muhammad und seine Freunde, sallallahu alaihi wasallam. Und dann haben die Juden gesagt, nein, natürlich, ihr seid auf dem richtigen Weg. Was? Und das ist ein netter Shahadat-Zur, also Falschzeugnisaussage. Nur als eine gewaltige Falschzeugnisaussage. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht mit ihnen diskutiert. Also hat nicht irgendwie gesagt, oh ihr Juden, lest doch mal eure Tora. Ich habe euch doch gesagt, dass Tawhid ist und was Kufr ist und dass Muhammad s.a.w. seine Freunde recht hat. Nein. Allah hat geantwortet folgendes. Er hat gesagt, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Weil die sind blind. Die sehen nicht ihre eigene Schrift. Also Allah hat gar nicht mit ihnen erst diskutiert. Und dann die Leute sind verflucht. Wer so eine Aussage macht und nicht die Wahrheit erkennt, der verdient es nicht, dass man, weil die Hujja, das Beweismittel, hat Allah ihnen schon gegeben und es hat ihnen nichts gebracht, also verdienen sie den Fluch. Und das ist eine Sache, die trifft nicht nur auf Juden zu, die solche Sachen sagen, sondern es trifft, kann auch auf Leute zu treffen, die Wissen über die Religion, über den Islam haben und trotzdem falsche Sachen sagen. Die trotzdem falsche Sachen sagen, obwohl sie genau wissen, wie es im Koran steht oder wie es in der Sunna des Propheten steht. Möge Allah uns davon bewahren, weil es geht darum, dass Allah sagt uns diese Geschichten und diese Ereignisse, nicht damit wir einfach das lesen und sagen, subhanallah, wie schlimm sind die Juden und so weiter und so fort, und zur Zeit des Propheten zumindest, aber sondern es geht darum, dass wir aus diesen Fehlern lernen und nicht ihnen nachahmen. Na. Und für dieses Buch entscheidend ist die Aussage aus diesem Vers, den wir vorgelesen haben, die Bedeutung des Verses, eben dass Asnam, Götzen, die angebetet werden, sind Tawarit, das heißt, das ist Plural von Tawarit, sind eine Form des Tawarit und Dinge, die außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Na. Und Tawhid, liebe Geschwister, hat zwei Arkan, zwei Rücken. Das heißt, man sagt auf Arabisch Rücken, Bestandteile. Wenn ein Bestandteil ist eine Sache, die, wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist die ganze Sache nicht vorhanden. Und bei Ibadat, bei Gottesdienste, wenn ein Rücken nicht da ist, ein Rücken im Salah, ist zum Beispiel das Stehen. Okay? Wenn das nicht da ist im Gebet, wenn man nicht steht im Salah, dann ist das Gebet nicht da. Ja? Da hat man nicht gebetet. Natürlich, wie gesagt, das ist allgemein. Ja? Und beim Tawhid ist das Gleiche. Es gibt zwei Dinge im Tawhid. Wenn die jetzt nicht da sind, dann ist der Tawhid nicht vollständig und nicht voll komplett und auch gar nicht erst da. Und zwar eine nennt man Ithbat, das andere nennt man Nafi. Ithbat bedeutet das Zuschreiben. Dass man eine Sache sagt, sie ist so. Sie zuschreibt. Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt oder irgendeinen Zustand beschreibt. Nafi bedeutet das Abschreiben. Dass man eine Eigenschaft abschreibt. Okay? Wenn ich zum Beispiel sage, du hast eine Hose an, dann ist das eine Zuschreibung. Dann schreibe ich ihm dir diese Eigenschaft zu. Du trägst diese Hose. Wenn ich sage, du hast keinen Rock an, dann ist das ein Abschreiben. Nicht abschreiben von einem Buch, sondern ich schreibe die Eigenschaft ab. Das heißt auf Deutsch, du hast diese Eigenschaft nicht. Ich schreibe diese Eigenschaft ab. Das heißt, ich sage, du hast diese Eigenschaft nicht. Das ist der Unterschied zwischen zu und abschreiben. Das sind zwei Gegenbegriffe. Und Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, du hast zum Beispiel, Zaid hat eine Hose an. Dann hat Zaid eine Hose an, fertig. Dann bedeutet es noch lange nicht, dass Zaid der Einzige ist, der eine Hose an hat. Okay? Wenn ich aber sage, niemand hat eine Hose an, außer Zaid, dann ist er der Einzige. Dann haben die anderen zum Beispiel weite Kleider. Okay? So, das ist ein Unterschied. Und dadurch, dass ich gesagt habe, niemand hat eine Hose an, außer Zaid, dann bedeutet das, dass der erste Teil ist Nafi, eine Verneinung, ein Abschreiben der Eigenschaft von allen Personen, und Ithbat ist außer Zaid, bei ihm ist es so, und bei ihm schreibe ich die Eigenschaft zu. Und dadurch wird Zaid einzigartig unter uns. Das nennt man Tawhid. Das heißt, dadurch ist er einzigartig geworden in Bezug auf diese Eigenschaft. Und das Gleiche befindet sich bei La ilaha illallah, wie wir wissen, und zwar der La ilaha ist Nafi, ein Abschreiben, eine Verneinung. Es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist. Niemanden, der angebetet werden darf. Keinen Ilah, keinen Gott. So. Und nicht keinen Schöpfer. Also manche Leute denken Schöpfer. Nee, Ilah heißt nicht Schöpfer. Ilah heißt, wenn der angebetet wird. Ein Gott. Okay? Das ist Ilah. Also wenn man sagt La ilaha, das heißt, es gibt keinen Gott. Dann sagt man illallah, außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist das eine Verneinung und ein Abschreiben und ein Zuschreiben, und dann ist somit der Tawhid vollkommen. Und dadurch ist Allah einzigartig, weil allen anderen ist es abgeschrieben worden, verneint worden, dass sie Götter sind, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und somit ist er einzigartig und ein Einziger. Und das sind die zwei Arkan, die zwei Rukens vom Tawhid. Und dieser Vers wurde erwähnt, den wir erwähnt haben, um zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt hat und ihm den Tawhid auferlegt hat, dass er ihn verkünden soll unter den Menschen. Jeder einzelne Gesandte Allahs. Von Nuh bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren es alle Rusul. warum habe ich jetzt gesagt von Nuh, der erste Rasul? Weil Nuh a.s. ist der erste Rasul oder erste Nabi, der zu einem Volk geschickt worden ist. Also es heißt, dass das Volk von Nuh ist das erste Volk, das vom Tawhid abgekommen ist und Schirk begangen hat, das erste Volk. Also zwischen Adam a.s. und Nuh war immer Tawhid. Und erst ab Nuh a.s. gab es Schirk. Und deswegen war er der Erste, der zu einem Volk gesandt worden ist, um sie dazu, La ilaha illallah, aufzurufen. Na. Aber ein Prophet, Nabi, war Adam a.s. Hat der Prophet gesagt, Nabi und Mukallam, also ein Prophet, mit dem gesprochen worden war. Also sogar direkt. Allah hat mit Adam direkt gesprochen. Im Paradies. Na. Der nächste Vers, den der Autor erwähnt hat, ihr seht, es ist nur eine Aneinanderreihung von Versen, durch der er den Tawhid bestätigen will, den er lehrt. Den er lehrt und an den wir alle glauben. Allah sagt auf der Seite 284 in Surat al-Isra, Vers 17, Vers 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn Allah etwas bestimmt, also seinen Willen äußert, seine Irada, seinen Willen sagt, oder etwas bestimmt, sein Urteil, Al-Qada, dann teilen die Ulama der Aqida das Urteil von Allah in zwei Teile ein. Einmal Qada und Shari'i und einmal Qada und Kauni. Jetzt zeige ich dir das Blatt. Ich habe es getauft als folgendes. Allahs gesetzlicher Wille und Allahs universeller Wille. Der gesetzliche Wille ist der Qada Shari'i oder das gesetzliche Urteil. Oder Irada Shari'iyah, der gesetzliche Wille. Und Irada Kauniyya, das heißt der universelle Wille, ist der zweite Teil. Oder das universelle Urteil. Qada und Kauni. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist wichtig zu wissen. Denn manchmal im Koran findet man, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt und es passiert. Und manchmal Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt etwas, es passiert aber nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem gesetzlichen und dem universellen Willen. Wie man aus dem Namen ableiten kann, der gesetzliche Wille, Al-Shari'i, bezieht sich auf die Scharia. Und zwar dieser Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, es kann sein, dass er durchgesetzt wird, oder es kann sein, dass er nicht durchgesetzt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet nur etwas an, in diesem Teil, was er liebt. Also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, das ist euch haram und das ist euch halal, dann sagt er das, dann ist es der gesetzliche Wille. Und es kann sein, dass die Leute haram machen, und es kann sein, dass die Leute halal machen. Allah sagte, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, das ist, und meidet die falschen Götter, und trotzdem gibt es Leute, die falschen Götter anbeten. Das heißt, der Wille von Allah, dass die falschen Götter nicht angebetet werden, ist nur teilweise erfüllt. Teilweise gibt es genug Leute, die falsche Götter anbeten. Und also ist hiermit nicht anders gemeint als die Scharia. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, von Halal und Haram und Makruh und Mubah und als Pflichten und so weiter und so fort, all das gehört zum Qada al-Shari'i, das heißt dem gesetzlichen Urteil, dem gesetzlichen Willen. Der zweite Teil, und zwar der universelle Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qada al-Kawni, der wird auf jeden Fall zutreffen. Der wird auf jeden Fall zutreffen und niemand kann ihn abwenden. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass, oder wenn er etwas bestimmen möchte, dann sagt er, sei und dann ist es. Kun, fayakun. Und niemand kann dieses Urteil abwenden. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagte, auf der Seite 282 in Surat al-Isra, Surah 17, im vierten Vers, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ, und wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Und diese Sache musste zutreffen, wie sie ist. Musste passieren gegen ihren Willen. Und es ist passiert nach einer Auslegung dieses Verses oder wird passieren nach einer anderen Auslegung dieses Verses. Wie dem auch sei, das interessiert uns nicht. Was uns interessiert ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen universellen Willen äußert, dann wird es tatsächlich auch so geschehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und zu seinem universellen Wille gehört zum Beispiel, dass Allah gesagt hat, dass der Tag der Auferstehung stattfinden wird und dass die Menschen alle, nachdem sie schon zu Staub und Erde geworden sind, wieder auferweckt werden, vor Allah stehen werden und dass wir alle ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen, möge Allah ins Paradies bringen. All diese Sachen gehören zu seinem universellen Willen, gegen den niemand etwas verändert. Sein Urteil kann niemand zurückwerfen oder verwerfen. Und der Beweis auch, dass dieses Urteil über die Kinder Israels universell ist, ist, weil Allah gesagt hat, ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften. Und Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Scharia ordnet er nicht Unheil an. In seiner Scharia, in dem, was er den Menschen sagt, was sie tun sollen, nicht tun sollen, ordnet er niemals Unheil an, sondern nur Dinge, die für uns gut sind. Und deswegen muss es zum universellen Willen gehören. Zum universellen Willen gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass Leute umgebracht werden und dass es Kriege gibt und dass es Krankheiten gibt und so weiter und so fort. All dies kann niemand vermeiden. Na, jetzt gibt es eine Frage, die man sich stellen könnte. Man könnte sagen, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge anordnet in seinem universellen Willen, die er gar nicht liebt? Die er gar nicht liebt. Und das sind Sachen, an denen viele Menschen natürlich verzweifeln. Und wie kann Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnen, was er nicht liebt? Die Antwort ist ganz einfach. Die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, oder Dinge, die man liebt, sind zweigeteilt. Manchmal liebt man eine Sache, weil man sie an sich mag. Weil man sie an sich mag. Und manchmal liebt man eine Sache, nicht wegen der Sache selbst, sondern aufgrund der Folgen, die sich aus der Sache ergeben. Das ist eine einfache Einteilung. Und es kann sein, dass man die Sache selbst gar nicht mag, aber es gibt Folgen, die sich aus der Sache ergeben, die man eben mag. Und deswegen mag man es von einer Perspektive gesehen und von einer anderen Perspektive mag man die Sache nicht. Und zum Beispiel, der Fassad auf der Erde, das Unheilstiften auf der Erde von den Kindern Israels, an sich ist hassenswert, makruh, ist gehasst, niemand mag das. Und Allah mag es auch nicht. Al-Fasad, Allah mag kein Fasad. Allah sagte, Wallahu la yuhibbu al-Fasad. Allah liebt al-Fasad nicht. Und auch nicht die Mufsidin, die Unheilstifter. Aber die Weisheit, die in diesem Fasad drinsteckt, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige und Ruhmvolle. Ebenso zum Beispiel die Dürre und die Trockenheit und die Krankheit und die Armut. All diese Sachen an sich, Allah liebt sie nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig zu seinen Geschöpfen. Und er liebt es nicht, dass er jemandem schadet oder kränkt oder ihm etwas antut. Egal wem von seinen Dienern. Sondern er mag es seinen Dienern einfach machen. Aber er macht, er hat diese Dinge erschaffen, die an sich man nicht mag, weil sie gewaltige Weisheiten beinhalten, die wir entweder wissen oder die wir entweder nicht wissen. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran auf der Seite 408 in Surat Ar-Rum, Surah 30, Vers 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lasse, was sie getan haben, auf dass sie umkehren mögen. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Also, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns das Übel, was wir erschaffen haben, den Fassad, den wir machen, als Fassad auf der Erde und im Meer, damit wir darüber nachdenken und vielleicht uns erinnern und besinnen und zu Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurückfinden. Also es ist eine gewaltige Hikmah, die dahinter steckt, dass wir in diesem Leben auch leiden müssen. Eine gewaltige Hikmah. Wenn jetzt jemand die Frage stellt, wie kann es denn sein, dass man eine Sache liebt und gleichzeitig hasst? Ganz einfach. Der kranke Mensch zum Beispiel, ihm wird ein Medikament gegeben, das bitter ist und übel riecht und überhaupt nicht schmeckt und auch die Farbe ist unangenehm, und trotzdem nimmt er dieses Medikament zu sich und trinkt es, obwohl er es aufgrund der Bitterkeit und der Farbe und des Geruches hasst. Aber er liebt das Medikament gleichzeitig aufgrund dessen, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin Heilmittel, darin Heilung gelegt hat. Weil Allah darin Heilung gelegt hat. Und Al-Kay, ich weiß nicht, ob ihr Al-Kay kennt. Al-Kay, das ist eine alte Methode vom Heilmittel. Man nimmt ein Stück Eisen und macht es sehr heiß an einer bestimmten Stelle und fährt dann an bestimmten Körperteilen. Also es gibt bestimmte Stellen, wie die alten Mediziner sagen, dass wenn man zum Beispiel dein Bauch an dieser Stelle verbrennt, ein Stück Eis drauf macht, dann sind deine Rückenschmerzen weg oder Bauchschmerzen weg oder Fieber weg und solche. Das sind alte Heilmethoden, okay? Und kein Mensch mag gerne, dass sein Körperteil verbrannt wird, okay? Aber trotzdem macht man das, weil es andere Krankheiten gibt, die durch inshallah beseitigt werden. Okay. All das ist alte Medizin. Ja. Die man auf jeden Fall bis, ich weiß nicht, ob es heute noch, aber bis vor kurzem auf jeden Fall noch gemacht hat. Also 50 Jahre auf jeden Fall noch gemacht hat. Na, Frage. Warum kann es nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Und euer Herr hat angeordnet, bestimmt, dass er niemanden anbeten sollt außer ihm. Warum kann es nicht sein, dass dieser Wille von Allah subhanahu wa ta'ala universell ist? Kauni. Wer kann das beantworten? Nochmal die Frage. Warum kann es nicht sein, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, und dein Herr hat angeordnet, dass ihr niemanden anbeten sollt außer Allah oder außer ihm. Okay? Ist dieser Wille gesetzlich oder universell? Universell. Universell, sagst du? Nee, das ist gesetzlich. Gesetzlich, genau. Genau. Gesetz. Gesetzlich. Warum? Beweis? Weil vorhin, du hast die Beispiele genannt über Haram und Halal. Allah Jalashan hat gesagt, das ist euch Haram, das ist euch Halal. Was wir Menschen jetzt daraus machen, das liegt an den Menschen. Jazakallah, barakallah, genau. Ja, also ganz einfach, weil eben es genug Menschen gibt, die das nicht folgen, die dem nicht folgen, diesem Vers, und die andere anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn es nämlich dieser Wille universell gewesen wäre, dann würden wir alle Menschen Muslime sein. Und das ist nicht der Fall. Jetzt ist dieser Vers interessant. Schauen wir uns diesen Vers noch einmal an. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَقَضَى رَبُّكَ, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und zu den Eltern gültig sein sollt. Es ist interessant im Arabischen und auch im Deutschen, dass Allah gesagt hat, er spricht mit dem Propheten und sagt ihm, dein Herr hat bestimmt, dass ihr alle, du und deine Leute, nur Allah dienen sollt. Und das ist interessant, weil Allah spricht erst den Propheten an, Und dann plötzlich spricht er den Propheten an und Sallam und seine Freunde, okay, und alle Muslime. Und das ist deswegen interessant, weil eben die Anrede gewechselt hat vom zweiten Person Singular zur zweiten Person Plural. Okay, zweite Person Singular zur zweiten Person Plural. Und das ist natürlich ein stilistisches Mittel, das Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat, ebenso in Surat al-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Talaq am Anfang, Surat al-Talaq ist die Surah 65, auf der Seite 558, im ersten Vers: O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet und so weiter und so fort. Ja, ayyuha an-Nabi, idha talaqtumun nisaa. Frage ist, warum macht Allah das? Oder welche Weisheit steckt hinter diesem stilistischen Mittel? So sagen wir, mindestens vier Weisheiten stecken dahinter. Die eine ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Aufmerksamkeit erweckt und die Konzentration der Zuhörer auf sich lenkt. Die zweite Weisheit ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Führer seiner Umma ist, und wenn ihm etwas angeordnet wird, dann ist es normalerweise ein Befehl nicht nur für ihn alleine, sondern für die gesamte Umma. Drittens, beinhaltet das auch nicht nur, dass die Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Propheten für sich und seine Umma ist, sondern beinhaltet auch, dass normalerweise ist es immer der Fall, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen klaren Unterschied macht zwischen der Erlaubnis des Propheten bezüglich der Gesetze in Bezug auf den Propheten und Bezug auf seine Anhängerschaft. Also die Tatsache, dass Allah gesagt hat hier, O Prophet, wenn ihr euch von euren Frauen scheidet, und nicht gesagt hat, O Prophet, wenn du dich von deinen Frauen scheidest, beweist, dass es auch sein kann, dass die Scharia sich in Bezug auf Muhammad s.a.w. unterscheidet von den Gesetzen in Bezug auf den anderen Muslimen. Und da gibt es mehrere Fälle, die bekannt sind. Und dieser Vers an sich speziell beinhaltet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam marbub ist, das heißt, er hat einen Herrn. Er hat einen Herrn, er ist ein Untertan. Und er ist nicht selbst ein Herr und nicht selbst ein Gott und nicht selbst ein Schöpfer, sondern er ist einer von denjenigen, die Allah angesprochen hat, gesagt, ani'budullaha, dass ihr Allah dient. Er gehört dazu, dass er auch Allah dienen muss. Und das gilt als edle Sache und Verehrung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er als Diener bezeichnet worden ist. Also wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir alle Menschen als Diener bezeichnet werden, dann ist es eine normale Sache. Aber wenn jemand speziell als Diener bezeichnet wird, dann ist es eine edle Sache. Denn, wie wir gleich sehen werden, bedeutet Dienerschaft, Diener sein, Abd sein, hat mehrere Bedeutungen. Zum Beispiel, wo Allah seinen Propheten gelobt hat, indem er ihn als Abd bezeichnet hat. Er sagte hier in Vers 23 in Surat al-Baqarah, Surah 2, Seite 4: Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Surah gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Also, wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener offenbart haben. Das ist eine Ehre für den Propheten, dass er der Diener Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Furqan auf der Seite 359, Surah 25, ganz am Anfang: Tabarak alladhi nazzal al-Furqan ala 'abdih. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat. Seinem Diener. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Am Anfang von Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdih. Und zwar, preis sei dem, erste Vers des Surat al-Isra, Seite 282, preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte, also von Mekka, zur fernsten Gebetsstätte in Masjid al-Aqsa, reisen ließ. Okay? Und das ist eine Ehre für den Propheten, dass er hier als Diener erwähnt worden ist. Und ebenso die Aussage Allahs in Bezug auf Al-Mi'raj, die Himmelsfahrt, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Vers 10, Surat al-Najm, Surat 53, Seite 526, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. Also, seinem Diener. Na. Die, Bismillah, die Ubudiyya, das heißt die Dienerschaft, Ubudiyya, die Tatsache, dass wir Diener Allahs sind, dafür gibt es verschiedene Stufen der Dienerschaft. Erstmal gibt es Al-Ubudiyya Al-Amma, die allgemeine Dienerschaft. Die allgemeine Dienerschaft bedeutet nichts anderes, als dass unser Herr einer einziger ist, Allah, der einzige Rabb, und er ist der einzige Schöpfer. Und mit anderen Worten, jeder und jedes Geschöpf ist ein Abd von Allah, ein Diener von Allah und ein Sklave von Allah, ob er will oder nicht will, ob er Muslim ist oder Kafir ist, ob er Mu'min ist oder Fasik ist, egal, alle diese Leute sind Diener Allahs in dem Sinn, dass sie allgemein einen Herrscher und einen Schöpfer und einen Herrn haben, einen Rabb haben, und sie sind alle Abid, also Diener Allahs oder Ibad. Ja. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Maryam, Seite 311, Surah 19, Vers 95 oder 93, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Al-Abama anders denn als Diener kommen können. Also alle im Himmel und der Erde sind Diener Allahs. Diener des Al-Abamas. Dann, also darin ist beinhaltet auch die Kuffar. Auch die Kuffar. Dann gibt es die spezielle Dienerschaft, Al-Ubudiyya Al-Khassa, die spezielle Dienerschaft. Und zwar bezieht sich auf die folgenden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 25, Surah Al-Furqan, Vers 63, Seite 365, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Die Diener des Alabamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen. Also die Diener des Alabamas. Das sind jetzt nur noch die Muslime gemeint damit. Die Diener des Alabamas. Dann gibt es Al-Ubudiyyat Khassat al-Khassa. Das heißt, die Auswahl der Auswahl. Die Auswahl der Auswahl. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Musa alayhi salatu wassalam in Surah 17 auf der 282. Seite, Vers 3. Entschuldigung, über Nuh alayhi salatu wassalam. Gewiss, er war ein dankbarer Diener. Innahu kana Abdan Shakura. Jeder von uns weiß, dass ein Prophet und ein Rasul ist immer ein Diener Allahs, ein Abd von Allah, ein wahrer Abd von Allah. Aber wenn Allah das sagt über die Propheten, über die Gesandten, dann ist es, weil sie besondere Diener Allahs sind. Besondere Diener Allahs sind. Also sind die Auswahl, diese Auswahl von allen Muslimen sind die Auswahl der Auswahl. Und ebenso, wie wir vorhin gelesen haben über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagte, und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener herabgesandt haben, wenn ihr im Zweifel darüber seid, über das, was wir unserem Diener herabgesandt haben, so ist der Prophet als Diener bezeichnet worden, weil man könnte sagen, ja, ist doch logisch, dass er ein Diener Allahs ist. Ja, das wissen wir alle. Aber er ist eben ein spezieller Diener. Und hier ist Dienerschaft eine zusätzliche Ehre, als zusätzliche Ehre zu verstehen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte über andere Propheten das Gleiche, nämlich, und zwar, وَذْكُرْ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Und gedenke unserer Diener Ibrahim, Ishaq und Jakob, die Kraft und Einsicht besaßen. Also spezielle Propheten, Gesandte, die eben ausgezeichnet worden sind dadurch, dass sie besondere Diener sind und Kraft und Einsicht besaßen. Jeder Prophet besaß Kraft und Einsicht, keine Frage. Aber besonders diese Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat. Na, also so weiß man, dass es eben mit drei Stufen der Dienerschaft gibt. Die allgemeine Dienerschaft, wo jeder Mensch drin ist, dann die spezielle Dienerschaft, wo nur die Muslime drin sind, und dann die spezielle Dienerschaft der Auswahl, und das sind die Gesandten Allahs, das sind die speziellen Diener, die wahren Diener Allahs. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir behandeln ja immer noch den einen Vers, ne? Wir machen ja praktisch nichts anderes als Tafsir zu dem einen Vers, wo Allah sagte, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Das ist der Ausgangsvers. Und jetzt kommen wir zur Aussage, und dass ihr zu den Eltern gütig sein sollt, darüber sagte Allah, zur Auslegung gehört dazu, dass die Eltern beinhaltet die Mutter und den Vater und alle, die darüber stehen, das heißt die Eltern der Mutter und die Eltern des Vaters und aufwärts. Aber selbstverständlich ist die Güte am wichtigsten und am entscheidendsten in Bezug auf die eigenen Eltern, die direkten Eltern. Das heißt, Ihsan und gütig sein zu den eigenen Eltern ist noch wichtiger als zu den Großeltern. Und Ihsan bedeutet eben, dass man alles Mögliche Gute tut, was den Eltern gefällt, solange es, nichts Verbotenes beinhaltet. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst gesagt hat, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt, und dann als zweites sagt er, und zu den Eltern gütig sein sollt, bedeutet, dass das Recht der Eltern kommt gleich nach dem Recht Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn man jetzt die Frage stellt, wo ist das Recht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann lautet die Antwort, das Recht des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist beinhaltet in dem Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Recht von Allah, denn wie willst du denn Allah subhanahu wa ta'ala dienen und anbeten, wenn du nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst und das tust, was er gesagt hat? Es ist unmöglich. Na. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Fortlaufen im gleichen Vers, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uff. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen pfui, wala tanharhuma, und fahre sie nicht an, wa qul lahumma qawlan karima, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Uff ist das Mindeste, oder selbst uff zu sagen ist verboten, und uff bezeichnet nichts anderes als am wenigsten schlimme Reaktion auf einen Befehl von den Eltern oder auf ein Verlangen von den Eltern. Wenn die Eltern von einem etwas verlangen, das wenigste Übel, was man zu ihnen sagen kann, ist, dass man nein, das wäre noch schlimmer, aber eines der wenigsten üblen Worte, die man sagen könnte, wäre uff. Und wenn jemand also etwas, wenn mir jemand sagt, mach das und das, dann sage ich uff oder pff, und wende mich davon ab und zeige der Person, die mir das befohlen hat, dass ich das nicht machen möchte, dann ist das schon verboten und haram, wie Allah gesagt hat, und sag nicht einmal zu ihnen, hier ist besetzt als pfui, wie dem auch sei, gemeint ist die kleinste Sache, die die Eltern knurrig machen könnte oder knurrig werden lassen könnte. Das ist schon verboten, und allgemein jede Sache, die die Eltern kränkt. Jede Sache, die die Eltern kränkt, und selbstverständlich einen Befehl nicht auszuführen, den sie von einem verlangen, und zu sagen nein oder es nicht zu tun, das ist schon eine Art Kränkung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und uns den Erfolg dazu verleihen, dass wir nicht von diesem Vers betroffen werden. Und die Aussage Allahs, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, und sage zu ihnen ehrerbietige Worte, das heißt sanfte Worte, gute Worte, mit Ruhe und mit Ruhe und Beruhigung. Und indem man zu ihnen zum Beispiel sagt, A'adham Allahu ajrak, zum Beispiel, möge Allah deine oder eure Belohnung vermehren. Oder dass man zu ihnen sagt, sei nicht traurig oder freue dich. Und solche Worte, dass man zu den Eltern sagt, gehört zu den ehrerbietigen und guten Worten. Und ehrerbietige gute Worte sind sowohl in Bezug auf die Formulierung, die Wortwahl, wie man es sagt und wie man sie anspricht. All das gehört dazu, dass man ehrerbietig ist. Und indem man nicht Worte sagt, die sie, wie gesagt, zornig werden lassen können, indem man seine Stimme erhebt, sondern man soll viel mehr für sie beten und sich unterwürfig für sie verhalten. Und all das macht man mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Wir gehorchen unseren Eltern und sind ehrerbietig, nicht damit sie mit uns zufrieden sind, sondern unser Ziel ist, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Und dadurch erlangt man Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, der wichtigste Teil des Verses, der erwähnt worden ist, ist die Aussage, Allah ta'budu illa iyyah. Als Antwort auf solche Leute, die behaupten, dass La ilaha illallah bedeutet nur, es gebe nur einen Schöpfer, das ist falsch. Wer glaubt, es gibt nur einen Schöpfer, der ist noch nicht Muslim, sondern man muss wissen, dass die Aussage La ilaha illallah bedeutet, dass man niemanden anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die, und das ist, worum es im Koran zum größten Teil geht. Und deswegen sagt Allah hier subhanahu wa ta'ala, Allah ta'budu illa iyyah. Es ist niemanden, dass ihr niemanden anbeten dürft und niemandem dienen dürft, außer ihm selbst, also außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und auch in diesem letzten Teil gibt es wieder, was wir am Anfang erwähnt haben, Nafi und Ithbat. Das heißt, etwas abschreiben, etwas zuschreiben. Was ist hier abgeschrieben? Allah ta'budu, dass ihr niemandem dienen sollt. Das ist die Abschreibung und die Verneinung. Illa iyyah. Und von dieser Verneinung ist nur ein Wesen ausgenommen, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch ist der Tauhid vervollkommnet und beinhaltet seine zwei Arkan, wie wir am Anfang erwähnt haben. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.